Szene 2. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Mensch, schon wieder einer. Genau wie gestern. Hauptsache, du hast eine Monatskarte dabei. Na klar, die habe ich immer in der Schultasche. Ich auch. Und, hast du sie? Ich weiß nicht. Ich finde sie nicht. Gestern war sie noch in meiner Tasche. Und was machen wir jetzt? Ohne deine Karte? Keine Ahnung.